3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Haro und Ann-Sophie. Herzlich willkommen in der Kommunistenkneipe. Mein Name ist Ann-Sophie und heute geht es bei uns um konkrete antimilitaristische Praxis. Dafür haben wir uns den Genossen José Nivoje vom Hafenarbeiterkollektiv Kalb aus Genua, Italien eingeladen. Herzlich willkommen, José. Um die sprachliche Barriere zu überwinden, haben wir uns außerdem den besten Übersetzer, den wir kennen, eingeladen, Lukas Ferrari. Hallo Lukas und vielen Dank, dass du da bist und für uns übersetzt. Außerdem begrüße ich unseren Kneipengenossen Haro, der mit mir im Sommer das Hafenarbeiterkollektiv Kalb besucht hat. Hallo Haro. Hallo. Okay, dann starten wir gleich. Der Genueser Hafen gilt als wichtige Drehscheibe der Kriegslogistik für europäische, vor allem aber für deutsche Waffenlieferungen. José, kommen wir zur ersten Frage. Was ist das Hafenarbeiterkollektiv Kalb? Und bevor du das beantwortest, stell dich doch bitte noch mal kurz vor. Okay, allora io also ich heiße José Nivoy. Ich bin der Sprecher des Kollektivs der Hafenarbeiter aus Genua. Ich habe 17 Jahre lang im Hafen von Genua gearbeitet, bin mit 21 in den Hafen, bin sehr schnell der Gewerkschaft beigetreten, weil ich auch eine Arbeitertradition habe in meiner eigenen Familie, sowohl väterlicherseits als auch mütterlicherseits. Wir ernährten uns praktisch von Gewerkschaft und deswegen sehr schnell der Gewerkschaft beigetreten und war dort auch ein aktives Mitglied. Ausgehend von meiner gewerkschaftlichen Tätigkeit habe ich mich dann für eher politische Angelegenheiten interessiert und war dann auch ein Gründer des Kollektivs, des Kalb. Kalb ist in erster Linie ein Kollektiv von Hafenarbeitern aus Genua. Wir sind fast alle Gewerkschaftsmitglieder. Jeder von uns bringt einen eigenen politischen Background mit. Als Beispiel bin ich kommunistisch organisiert. Ich bin Teil einer nationalen kommunistischen Organisation. Andere Genossinnen kommen eher aus der Autonomie, andere haben eher einen anarchistischen Einfluss. Andere wiederum teilen einen antifaschistischen andere teilen wiederum einen antifaschistischen Grundprinzip. Und unsere Prinzipien sind eben Antifaschismus, Antikapitalismus und Internationalismus. Um diese drei Säulen herum wurde das Hafenarbeiterkollektiv gegründet. Was uns ein Stück weit unterscheidet von anderen politischen Organisationen, ist, dass wir zwar die Analyse von vielen Organisationen teilen, und wir sind wir arbeiten sehr eng mit anderen Organisationen, was dazu führt, dass wir zwar nur HafenarbeiterInnen sind, aber wir sind sehr eng eben mit der Zivilgesellschaft und mit anderen Organisationen verwoben sind, und wir zehren natürlich sehr von der Analyse dieser Organisation. Und das ermöglicht uns eben mit vielen politischen Organisationen im Austausch zu stehen. Dank dieser Vielfältigkeit können wir ein Stück weit ein Katalysator sein von diesen verschiedenen Anliegen und verschiedenen Kämpfen der außerparlamentarischen Linken. Als ein Beispiel, den Kampf seit 2019, den wir gegen Waffenlieferung führen, Oder eben auch den Kampf, den wir vor zwei Tagen geführt haben, haben wir einen Streik einberufen gegen das neue Sicherheitsgesetz DDL 1660. Ein Dekret, das die aktuelle Regierung durchprügeln will. Dieses Dekret würde die Repression gegen soziale und gewerkschaftliche Mobilisierungen erhöhen. Das würde uns natürlich direkt tangieren, weil wir ja selbst auch in unserer gewerkschaftlichen Praxis beispielsweise Blockaden durchführen und wir deswegen davon betroffen sind. Wir versuchen deswegen, die Anliegen am Arbeitsplatz über den Arbeitsplatz hinaus zu thematisieren und politisieren und eben diese Unterscheidung zwischen Arbeitsplatz und Stadtbevölkerung, Zivilbevölkerung zu überwinden. Prozent unserer Tätigkeit besteht aus gewerkschaftlicher Arbeit. Fast alle sind bei uns Mitglied der Basisgewerkschaft. Und deswegen nutzen wir verbringen wir diese Zeit damit, die Anliegen am Arbeitsplatz zu behandeln, aber darüber hinaus halt eben unseren Arbeitsplatz als einen sozialen und politischen Ort zu begreifen. Deswegen der Kampf gegen die Waffenlieferung. In Italien ist es so, dass der ganze maritime Sektor 178 Milliarden Euro bedeutet als jährlichen Umsatz, was einen großen Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts darstellt. Deswegen sind die Häfen ein strategischer Ort für das Kapital. Wir versuchen, diesen ökonomischen Faktor gegen das Kapital zu wenden, gegen den Staat, gegen die politischen Akteure. Wir setzen dem allem Solidarität, Internationalismus entgegen, wie beispielsweise unsere Solidarität mit dem palästinensischen Volk. Und Karl Pfefferkörper hat heutzutage eine Straßenavantgarde, sozusagen. Und das liegt natürlich auch an unseren transnationalen Beziehungen, die wir pflegen. Und wir sind seit Jahren damit beschäftigt, eben unseren Ansatz auch in den anderen Häfen, den anderen europäischen Häfen zu überführen. Uns geht es in erster Linie auch darum, die Würde und den Arbeiterstolz hochzuhalten. Ein Arbeiterstolz, der in den letzten Jahrzehnten mit Füßen getreten wurde, von allen politischen Parteien bis zur sozialdemokratischen PD. Eine zwar vermeintlich linke Partei, die aber eigentlich die Welt der Arbeit mit Füßen getreten hat, wie keine andere Partei in den letzten Jahren. Ja, bevor wir über die konkrete Praxis sprechen, Jose, möchte ich noch was Tagesaktuelles mit ins Thema bringen, nämlich, dass es aktuell durch die internationale Presse raunt, dass die italienische Grand Dame des Faschismus, Giorgia Meloni, sich jüngst geäußert hätte zu einem Waffenembargo gegen Israel. Hauptgrund wären die Angriffe Israels auf die Friedenstruppen der UN im Libanon, UNIFIL, bei der Italien der größte Truppensteller ist. Ich habe zum Beispiel bei Middle East Monitor vor zwei Tagen gelesen, Italiens Ministerpräsidentin kündigt Waffenembargo gegen Israel an. Jose, wie müssen wir das einordnen? Ist Italien, das nach den USA und Deutschland als drittgrößter ausländischer Waffenlieferant Israels gilt, mit immer noch 4,5%, ist Italien wirklich dabei, Deutschland in Europa vollständig zu isolieren und keine Waffen mehr an die israelische Regierung zu liefern? Also das ist die zweite Pressemitteilung der Regierung Meloni, die sich gegen Israel richtet. Das Problem liegt natürlich darin, dass es eine Sache ist, etwas anzukündigen und etwas anderes, das praktisch umzusetzen. Als ein Beispiel, nach dem 7. Oktober 2023 hatte Italien bereits angekündigt, eine Art Waffenembargo gegenüber Israel umzusetzen. Doch letzten Endes wurden all die zwischen Italien und Israel gibt es eine Vereinbarung zu Waffenlieferungen. Das heißt aber, dass all die Vereinbarungen, die vor dem 7. Oktober getroffen wurden, gelten noch, aber all diejenigen, die nach dem 7. Oktober, genau, ab dem 7. Oktober wurden keine mehr unterzeichnet, keine neuen. Und diese Vereinbarungen, die vor dem 7. Oktober getroffen wurden, gelten natürlich weiter. Das bedeutet, dass Italien, ja, wie du schon meintest, dass 4% der Waffen, die Israel verwendet in den Kriegsgebieten, kommen aus Italien. Und diese Vereinbarungen sind natürlich völkerrechtlich oder untermauert oder auch transnational unterzeichnet. Das heißt, Italien kann nicht als einziges, kann als einziges Land da austreten. Und hinzu kommt, dass Italien natürlich ein NATO-Mitgliedstaat ist und deswegen die NATO ist eine für uns kriminelle, ein kriminelles Bündnis und deswegen kann Italien sich dem nicht entziehen. Ein weiterer Beweis dafür, dass letzten Endes dies nicht zutrifft, ist, dass eben die Dividenden der Rüstungskonzerne rasant gestiegen sind im letzten Jahr. Der Verteidigungsminister, der aktuelle Crosetto, ist zwischen 2022 und 2023 war Crosetto verkörpert praktisch die, die Regierung Melonis im Verteidigungsministerium und gilt sozusagen als Lobby-Schnittstelle zwischen Leonardo, dem Rüstungskonzern, und eben der Politik. Deswegen muss man immer zwischen den Worten und dem Handeln der Regierungen und der PolitikerInnen unterscheiden. Grecia e Spagna, se non ricordo male, una flotta di navi militari davanti alle coste israeliane, diciamo a sostegno di quello che è il conflitto israeliano, rappresenta un po'. Und ein weiteres Beispiel sind die Kriegsschiffe, die Spanien, Griechenland und Italien praktisch vor die Küsten Israels geschickt haben als Unterstützung. Und das zeigt, dass Israel heute komplett von Italien und Griechenland abhängig ist über die Untermeereskabel. Deswegen sehe ich es eigentlich nicht, dass Italien wirklich ein Embargo gegenüber Israel ausruft, wenn man sich diese ganzen ökonomischen Verwobungen vor Augen führt. Und andererseits auch aus italienischer Sicht besteht die Rüstungsindustrie oder erwirtschaftet sie 2% des Bruttoinlandsprodukts und deswegen ist das ein weiterer Punkt in der Interessenslage, der dies verunmöglichen würde in der Zukunft auch. L'Italia, soprattutto la base in Libano, era abbastanza da aspettarsela rispetto alla situazione, anche perché l'Italia in qualche maniera per mantenere Italien, eine Art Kontrolle in Libanon auszuüben, hat Italien ein Interesse daran, mit Hezbollah zu verhandeln bzw. einen Kontakt aufrechtzuerhalten, aufgrund der zwischenstaatlichen Beziehungen, wie Italien auch mit Akteuren im Kurdistan Beziehungen pflegt. Es geht darum, ja, eine ja, Art ja, Friedensbeziehungen in Anführungsstrichen zu pflegen. Wenn es eine italienische Base im Libanon, die versucht, ja, geopolitisch zu handeln, mit auch humanitäre Hilfe zu leisten, und dieses Land natürlich verfeindet ist mit Israel, dann ja, muss man eigentlich davon ausgehen, dass früher oder später diese Basis bombardiert wird oder halt das ja, in die Bredouille gerät. Die politische Situation im Zusammenhang mit der NATO ermöglicht deswegen eigentlich in meiner Meinung nach ist die Tatsache, dass Italien der NATO unterworfen ist, die größte Hürde für ein wirkliches Handeln des Staates gegenüber Israel. Deswegen sehe ich das eigentlich nicht. Danke, Jose. Kommen wir jetzt zur konkreten Praxis. Jose, wie erkennt ihr einen Waffentransport? Sind die Frachtcontainer gekennzeichnet mit Piktogramm, auf denen steht Achtung Waffentransport? Oder wie gelingt es euch überhaupt, so eine militärische Fracht zu identifizieren? Okay, allora, come li riconosciamo? Allora, ci sono... Also wir haben verschiedene Methoden ausprobiert in den letzten Jahren. Die erste Methode ist das Wiedererkennen. Es gibt gewisse Schiffe, die Fähren ähneln, unseren Fähren, mit denen wir zu unseren Inseln fahren. Und man sieht da einfach durch, man sieht Panzer, man sieht Raketen, man sieht all die Gegenstände, die eben in den Kriegsgebieten für Verwüstung sorgen. Deswegen gibt es auf diesen Schiffen, sieht man diese Gegenstände einfach. In den Containern ist es anders. Ein Element, der uns viel geholfen hat, ist eben die cioè vedere qual è il porto di arrivo della nave, vedere all'interno della nave. Was uns da geholfen hat, sind die Sticker IMO 1. Das sind Sticker, die auf die Container geklebt werden und entsprechend des Gefährlichkeitsgrads von 1. 1 bedeutet, dass es am gefährlichsten ist, 1 bis 9. Und jede Ziffer ist dann nochmal unterschieden, jede Zahl ist nochmal unterschieden zwischen A und D. Aufgrund der ja, internationalen Pflichten müssen Waffen auf jeder Seite des Containers diesen Sticker haben. Das heißt, wenn das Ziel dieses Schiffs zum Beispiel Israel ist, Ashdod, der Hafen von Ashdod, vermuten wir, dass dort eben Waffen verschifft werden. Beispielsweise in Griechenland, die Blockade von Waffenlieferungen, die in Griechenland getätigt wurde, wurde so erkannt. Und im Laufe der Jahre haben wir genau ein Netzwerk geschaffen, ein transnationales Netzwerk, mit dem wir uns eben Informationen austauschen. Es gibt eine Info in den letzten Stunden eines Schiffs, das vor Malta steckt, dort praktisch seit Stunden feststeckt. Weil die Flagge, die portugiesische Flagge wurde dem Schiff entzogen, weil es ein chemisches Produkt namens RDX verfrachteten, mit diesem Produkt können die Raketen für Israel noch explosiver werden. Sozusagen mit diesem Produkt werden Raketen noch explosiver bearbeitet. Und über dieses Netzwerk, über unsere Chats, werden dann solche Warnmeldungen verschickt. Und dementsprechend versuchen wir eben zu handeln. Der humane Faktor, die Ethik des Hafenarbeiters, der uns eben diese Benachrichtigung übersendet, ist entscheidend für die Mobilisierung. Das ist die Art und Weise, wie wir arbeiten. Genau, die Waffenlieferungen sind natürlich gigantisch, die derzeit getätigt werden über die Häfen. Deswegen kriegen wir nur sehr wenige davon mit über unsere Netzwerke. Es ist natürlich sehr schwierig, alle zu blockieren, aber wir versuchen es. Außerdem haben wir ein kleines Büchlein geschrieben mit der Organisation Weapon Watch, die ich auch mit gegründet habe. Ich bin lebenslängliches Mitglied für den Rest meiner Tage. In diesem Büchlein versuchen wir zu erklären, versuchen Hafenarbeitern einfach, in diesem Büchlein versuchen wir Hafenarbeitern die Instrumente an die Hand zu geben und Waffenlieferungen einfach erkennen zu können. Deswegen leisten wir mit dieser Organisation auch deswegen unterstützen wir damit halt auch einfach andere Hafenarbeiter, um eine ähnliche Praxis zu starten. Wenn ihr einen Waffentransport identifiziert habt, wie genau geht ihr vor? Also wie funktioniert das Blockieren eines Waffentransports? Und welcher gesetzlichen Grundlage könnt ihr euch bedienen? Also, wenn wir eine Waffenlieferung identifiziert haben oder eine Ladung Waffen identifiziert haben, wenn wir genug Zeit haben, rufen wir einen Streik aus. Und damit knüpfe ich an das an, was ich vorhin meinte. Zeit ist ein zentrales Element. Wir müssen von unseren Genossen aus dem vorherigen Hafen gewarnt werden. Ich nenne ein Beispiel. Ein Bari-Schiff sollte nach Genua kommen und kam aus dem Hafen von Bilbao. Die Genossinnen aus Bilbao haben wir eine Nachricht geschickt und meinten, hier, Jose, auf diesem Schiff werden Apache-Kampfjets, die sowohl in Israel als auch die USA in den Kriegsgebieten nutzen, gewarnt. Wir hatten deswegen die Zeit, um einen Streik auszurufen und gleichzeitig natürlich auch Versammlungen ausgerufen am Arbeitsplatz, aber auch in Genua, wo wir versucht haben, eben die Zivilgesellschaft auch darauf aufmerksam zu machen. Und auf die Auswirkungen aufmerksam zu machen. Dann organisieren wir für den Ankunftstag einen Streik mit einer Blockade, mit einem Streikposten, wo wir so viele Menschen wie möglich praktisch in den Hafen mobilisieren, damit wir als Streikende nicht die Waren hin und her bewegen und die Unterstützerinnen und Genossinnen draußen praktisch den LKWs ermöglichen, den Hafen zu verlassen. So organisieren wir den Tag des Streiks. Wenn wir keine Zeit haben oder uns nicht genug Zeit zur Verfügung steht, versuchen wir legal vorzugehen. Das heißt, wir beziehen uns auf das Gesetz 185 von 1990. Laut dieses Gesetz verunmöglicht eigentlich das Verschicken von Waffen ausgehend aus Italien in die Kriegsgebiete. Was bedeutet das? Dass Italien laut der eigenen Legislation eigentlich weder in die Ukraine noch nach Israel Waffen zu liefern. Doch dieses Gesetz wird praktisch umgangen, weil diese Waffenlieferungen werden als praktisch ja, normale Transaktion, normalen Kauf gehandhabt. Und so mit diesem Trick kann dieses Gesetz umgangen werden. Dieses Gesetz ist sehr wichtig, weil das 11. Artikel der italienischen Verfassung sagt, dass Italien jeden Krieg ablehnt und dass Italien nichts mit Kriegen zu tun haben will. Und diese beiden Gesetze hängen eng miteinander zusammen. Und all diesen Jahren, wo wir gesehen haben, dass Italien eben Waffenlieferungen ermöglicht nach Israel, Ukraine, Libyen, hat der italienische Staat praktisch die eigene Verfassung verletzt. Wir versuchen deswegen, ausgehend von der Hafenbehörde, den Zoll, die Präfektur darauf aufmerksam zu machen, auf diesen Missstand. Die Präfektur ist natürlich die staatliche Vertretung in den Städten, in den Gemeinden, denn die Präfektur müsste eigentlich dafür sorgen, dass diese Gesetze eingehalten werden. Außerdem kontaktieren wir auch das Gesundheitsamt, weil wir versuchen, diese ganze Angelegenheit auch gesundheitspolitisch zu thematisieren, weil es geht nicht nur die ethische Frage des Kriegs, sondern auch die gesundheitliche Gefahr für die Zivilbevölkerung um einem Hafen, weil dort werden chemische Produkte, dort wird mit chemischen Produkten gehandelt, deswegen gesundheitspolitisch und eben auch sicherheitspolitisch, weil sollte es zu einem Unfall kommen, geht es eben um Sprengstoff und Raketen, die natürlich eine Lebensgefahr sein kann für die Genovesen und Genovesen, die eben so nah am Hafen wohnen. Deswegen versuchen wir auch immer, das Gesundheitsamt zu kontaktieren. Letzten Endes, sorgt eigentlich das Gesundheitsamt in diesen Fällen auch nicht dafür, dass die Regelungen eingehalten werden. Wir versuchen eben alle verfassungsrechtlichen Mittel einzusetzen, die uns zur Verfügung stehen, um Waffenlieferungen zu erkennen und eben diese zu verhindern. Es gab in der deutschsprachigen marxistischen Pressewelt, zum Beispiel Junge Welt und OZ, bereits mehrere Berichte und Interviews zum Thema Arbeiterkollektiv, Kalb, Waffenblockade. Gerhard Feldbauer, ein Experte für die Geschichte Italiens und ehemaliger DDR-Diplomat, und Alex Favalli haben sich da sehr hervorgetan. Aber mir ist aufgefallen, in allen Artikeln scheint das Verhältnis des Hafenarbeiterkollektivs zu den Gewerkschaften und den Parteien eine große Rolle zu spielen. Jose, kannst du uns ein bisschen was erzählen zu den Positionen der gewerkschaftlichen Dachverbände und der Parteien, vor allem in der Kriegs- und Friedensfrage? Allora, noi da sempre non ci siamo mai fatti. Wir als Kalb standen immer jedem Austausch offen. Wir haben mit allen linken Akteuren den Austausch gesucht. Wir haben mit manchen Organisationen den Rücken gekehrt, wie zum Beispiel die Demokratische Partei, weil es eine Partei ist, die in den Worten eine Friedenspartei ist, aber dann in der Praxis die Partei ist, die allen Waffenlieferungen zustimmt, egal ob nach Ukraine oder nach Israel. Deswegen nennen wir die wie die sogenannten, die Friedenspartei, aber mit dem... die Friedenspartei mit dem Stahlhut, weil sie eben eigentlich ja, die alle Waffenlieferungen abwinken. Wir behalten gerade Kontakt mit extraparlamentarischen Parteien, die aber in dem Sinne auch nicht versuchen, mit dem neoliberalen Konsens zu brechen. Wenn wir uns die Parteien anguckt, egal jetzt aus dem linken Spektrum bis zur rechten, sind das alles neoliberale Parteien. Die linke Partei ist vielleicht mehr an die Zivilrechte interessiert. Die rechte Partei will diese eher einschränken. Aber letzten Endes teilen alle ein neoliberales Credo. Kürzungen der Renten, des Mindestlohns, im Bildungssektor und so weiter. Deswegen versuchen wir eigentlich mit all diesen Akteuren nicht zu interagieren. Ebenfalls stehen wir nicht im Austausch mit den Dachverbänden CGL, CISL, UIL. Es sind zwar die Gewerkschaften, die großen Gewerkschaften, aber verkörpern eigentlich den Apparat. Diese drei Gewerkschaftsverbände sind das Zwischenglied zwischen der Politik und der Arbeitswelt. Uns geht es darum, die Interessen der ArbeiterInnen der Politik in der Politik zu vertreten. Und dieses Modell wurde praktisch auf den Kopf gestellt durch die Praxis der Dachverbände der letzten Jahrzehnte, seit 2020, seit den seit 2020 boykottiert praktisch die CGL unsere Initiativen. Deswegen haben wir auch versucht, mit der CGL zu brechen. In den letzten Tagen waren sie auch auf der Straße gemeinsam mit der Demokratischen Partei, mit der Lega, um ihre Unterstützung für Zelensky auf die Straße zu bringen. Deswegen sehen wir uns darin einfach auch nicht vertreten. Wir glauben, dass wir uns in dieser Phase des Bruchs gegenüber dieser gewerkschaftspolitischen Welt befinden. Wir interagieren mit all den politischen Akteuren, die heutzutage zwar im Moment der Schwäche erleben und nicht verwurzelt sind, aber Akteure sind, die wirklich die Interessen der ArbeiterInnen verfolgen und versuchen eben, die Anliegen der Arbeiterklasse nach vorne zu bringen. Die 50% der Italiener wählen einfach nicht, weil sie von dieser herrschenden Klasse einfach sich nicht vertreten fühlen. Und die Basisgewerkschaften und wir denen dementsprechend auch, geht es darum, eben uns diesem Teil der italienischen Gesellschaft zuzuwenden. Auch ArbeiterInnen bei uns im Hafen, die enttäuscht sind von den Dachverbänden, die in den letzten Jahrzehnten Massenentlassungen unterzeichnet haben, schlechte Tarifabschlüsse in strategischen Sektoren wie im Hafen, heißt es, dass diese Gewerkschaften eben den Fokus auf die ArbeiterInnen verloren haben. Es sind Akteure, die das unterzeichnen, was politische Parteien letzten Endes voranbringen. Mit dieser gesamten Welt wollen wir eigentlich nichts mehr zu tun haben, weil es sind die Akteure, die uns in diese Misere geführt haben. Italien ist ein sinkendes Schiff. Ein Schiff, was sinkt aufgrund der Privatisierung der letzten Jahrzehnte. Ein Beispiel ist der Hafen, aber auch die italienische Autoindustrie, das Bildungswesen, die Daseinsvorsorge und so weiter. Deswegen ja, kehren wir dieser gesamten Welt den Rücken. Okay, Jose, du hast es bereits erwähnt. Dutzende Hafenarbeiter haben am Freitag im griechischen Piräus den Transport eines Containers boykottiert. Nach Gewerkschaftsangaben enthielt dieser Munition für das israelische Militär. Man wolle nicht die tödliche Kriegsmaschine des Staates Israel unterstützen, erklärte ein Gewerkschafter. Internationalismus ist eine wichtige Waffe im Kampf gegen Imperialismus und seine Kriege. Jose, kannst du uns ein bisschen über internationale Kämpfe anderer Hafenarbeiter und Flughafenpersonal erzählen? Und gibt es da eine Vernetzung und eine solidarische Zusammenarbeit von Kalb aus? Allora, noi da sempre. Wir versuchen schon immer, unsere Stimme außerhalb des Hafens zu übertragen, seit dem Kampf 2019. Stieg das Interesse gegenüber genau dem, was im Hafen von Genua passierte. Deswegen wurden wir auch mehrfach eingeladen in vielen Hafenstädten europaweit, um mit vielen Kolleginnen und Kollegen den Austausch zu suchen, weil die Häfen und die Flughäfen das letzte Glied in der Kriegsindustrie sind. Deswegen arbeiten wir an einem strategischen Punkt und dementsprechend ist eigentlich Internationalismus oder sind diese Orte ein strategischer Ort, um internationalistische Praxis voranzubringen. Uns geht es aber auch nicht nur um Antimilitarismus, sondern auch um die gewerkschaftlichen, die klassischen gewerkschaftlichen Anliegen wie Lohn und Arbeitszeit. Es gibt zwar die verschiedenen Häfen Le Havre, Bilbao, Piräus und so weiter. Und in all diesen Häfen ist es praktisch oft so, dass private Akteure die Häfen verwalten. Beispielsweise in Genua gehört MSC, nicht nur in Genua, in Italien gehört MSC 60% der Häfen. Das ist der erste Aspekt, die wirklich gewerkschaftspolitischen Aspekte, die wir eben transnational diskutieren. Andererseits haben wir versucht, wir wirklich als Kalb den antimilitaristischen Kampf voranzubringen und die Rolle des Hafenarbeiters in der Kriegslogistik zu thematisieren. Wir haben versucht, eine Art internationale Koordinierungsstelle ins Leben zu rufen, das ist eher eine europäische Koordinierungsstelle zwischen eben Hafenarbeitern aus ganz Europa. Wir haben Austausch mit der CGT, mit ENDEP, mit SPAME. Wir hatten einen Austausch in Brüssel. In erster Linie ging es antikapitalistische Gewerkschaftspolitik, sondern und dann eben auch um Antimilitarismus und haben eben diesen Aspekt vertieft. Unser Anliegen war es, andere Hafenarbeiter in Europa zu aktivieren und zu sensibilisieren mit dieser Thematik, was in Pireo letzten Monat, aber eben auch vor 2 Monaten passiert ist, stellt sich in diese Reihenfolge und in diese kurze Geschichte. Und auch diese junge Tradition, das ist das Produkt von dieser Koordinierung. Wir haben mit den türkischen HafenarbeiterInnen gesprochen, die am 28. November 23 haben sie eine Solidaritätsblockade für die Palästina durchgeführt, die indischen Hafenarbeiter, mit denen haben wir auch gesprochen, wir versuchen, unsere Praxis auch über die italienischen Grenzen hinaus zu bringen. Lokal ist es dann einfacher für uns, weil da wir ein Teil eines im Hafen eines Dachverbandes, eines gewerkschaftlichen Dachverbandes sind, es ist einfacher, weil unsere Herangehensweise ist, dass die Verarmungspolitik, die ArbeiterInnen erleben, ist eine Auswirkung des Kriegs. Das heißt, Inflationsanstieg hängt mit Kriegstreiberei zusammen durch den italienischen Staat. Und deswegen eben andere Ressourcen abgekappt werden, die eben in die Rüstungsindustrie fließen. Das hört sich wie ein Mantra an, aber ja, für ArbeiterInnen ist es relativ einleuchtend, diese Argumentation. Wir haben zwei Beispiele. In Italien, der Flughafen in Pisa. Dort wurde eine Waffenlieferung in die Ukraine blockiert und vor 3 Tagen wurde im Flughafen von Bergamo ebenfalls ein Arbeiter, der Mitglied von USB ist, versucht hat, eine weitere Waffenlieferung zu verhindern. Unser Arbeitsort für diese Praxis sind die Arbeiterversammlungen, sind die Gewerkschaftskongresse und so weiter. Dort versuchen wir, diese großen Themen, diese großen weltpolitischen Themen eben auf die Arbeitsrealität runterzubrechen. Diciamo delle sensibilità diverse da quelle che sono magari come può essere la mia, che sono un militante, magari faccio più attenzione a tutta una serie di questioni più legate appunto a uno spettro più ampio di wir stehen über den WFTU, über den Weltgewerkschaftsbund, dem wir zugehörig sind, haben wir eben schon solche Vernetzungsmöglichkeiten. Am 30. November 2023 fand der Kongress dieses Dachverbands statt und dort wurde ein Kommuniqué von uns verlesen. Das war ein Kongress der, der Verkehrsbranche. Und in diesem Kommuniqué haben wir praktisch dafür mobilisiert, sich für die palästinensische Bevölkerung zu mobilisieren. Wir versuchen auch persönliche Beziehungen zu knüpfen. Ich habe viele persönliche Beziehungen mit anderen, auch gewerkschaftliche Organisationen, die zwar nicht meine sind, aber eben sensibel sind gegenüber der antimilitaristischen, des antimilitaristischen Kampfes. Nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs gab es eine Mobilisierung in der Rüstungsindustrie in Großbritannien, die eben die Produktion von Raketen unterbrochen haben, Raketen, die eben für den Ukraine-Krieg gedacht werden. Deswegen ist es eine vielschichtige Arbeit und Vernetzung, die von der organisatorischen Arbeit, die Kommunikation und eben auch eine sehr persönliche, zwischenmenschliche Ebene, ein Vertrauen zwischen Hafenarbeitern und Hafenarbeitern. Ja, der bürgerliche Staat wäre nicht der bürgerliche Staat, wenn er Angriffe aus der Arbeiterklasse auf seine Kriegs- und Rüstungsindustrie nicht bekämpfen würde. Mit welchen Instrumenten der Repression begegnet euch der italienische Staat, wenn ihr Waffentransporte blockiert und zu politischen Streiks aufruft? Also gegen uns hat der italienische Staat alles mobilisiert, was er konnte. dass die schlimmste Repression war, oder das schlimmste Vorgehen war, gegen uns ein Verfahren wegen krimineller Vereinigung zu eröffnen. Eine kriminelle Vereinigung wird als solche definiert, wenn ein geschlossener Kreis an Menschen darüber nachdenkt, wie ein Banküberfall durchgeführt werden kann. In unserem Fall gab es diesen Vorfall, weil wir zusammengefunden haben, um Waffenlieferungen zu blockieren. Es ging Angriffe auf Waffen. In der Anklage. Waffen wurden darin lebensnotwendige Güter bezeichnet. Durch dieses Verfahren dauerte 2 Jahre und war der Versuch, eben dem denkenden Kopf dieser ganzen Vernetzung und Mobilisierung den Kopf abzuschneiden. Das Ziel dieses Verfahrens war eben, unseren Kampf zu ersticken. Es ging darum, Handys zu bespitzeln, es ging darum, Computer zu beschlagnahmen und eben die Repression zu erhöhen uns gegenüber. Es gab einen Spezialeinsatz, den es in Genua in dieser Art seit 2001 nicht gab. Es gab 70 Spezialeinsatzkräfte, die um 5 Uhr morgens, 5 von uns, 70 Spezialeinsatzkräfte sind in die Häuser von 5 von uns eingebrochen, um Indizien zu sammeln für dieses Verfahren wegen krimineller Vereinigung. Sie fanden letzten Endes nichts, aber es ist offensichtlich, dass wir eben eine rote Grenze überschritten hatten, eine Grenze, die eben nicht zu überschritten war. Und das wiederum dieses Vorgehen hängt wiederum eng mit der Tatsache, dass es um Waffenlieferungen geht, zusammen. Letzten Endes haben sie es nicht geschafft und hatten keinen Erfolg mit diesem Verfahren. Das Erste, was uns in den Sinn kam, war, okay, lo Stato si è attivato per reprimerci, perché evidentemente zu sagen, dass wir eben dem Staat so reagiert, dass wir gesagt haben, dass wir einen neuralgischen Punkt des italienischen Staates berührt haben. Und dieser neuralgische Punkt ist die Rüstungsindustrie heutzutage. Es gab dann andere Phasen der staatlichen Repression, in meinem Fall zum Beispiel während einer antifaschistischen Demonstration, wo es eben Auseinandersetzungen gab mit der Polizei, um einen Kongress von Casa Pound, der einer rechtsextremen Vereinigung in Genua, zu blockieren. Mentre a 51 persone di fatto, anzi no scusate, a 50, a 48 persone da gab es, gli hanno dato Festnahmen, diciamo, 48, una pena bassa, con diciamo, fast 50 Festnahmen, del reato, 48 compagni ci hanno dato wurden anni, mehr oder weniger freigesprochen, anderen drei, und mir und zwei anderen wurden 3 Jahre Haft angehängt. Diciamo, das zeigt, dass es eben auch versucht, juristisch viel härter durchzugreifen. Più cattiva, più determinata, no? Ein anderes Beispiel sind Anzeigen wegen Straßenblockaden, indem wir eben die Solidarität mit den streikenden Arbeitern der Ansaldo auf die Straße gebracht hatten. Turbine idroelettriche, i lavoratori erano scesi in sciopero. Wir hatten eben eine Straße blockiert am Rande von der Demonstration von diesen streikenden Arbeitern. Und auch in diesem Fall wurde versucht, uns einfach schwerwiegende Verfahren anzuhängen. Das ist eben ein weiteres Beispiel dafür, dass sie unseren Kampf wirklich reprimieren wollen mit allen Mitteln, die dem Staat zur Verfügung stehen. Wir leben damit, weil es ist auch eine Lebenseinstellung, wir nehmen das einfach in Kauf. Wir wissen, dass wir Titanen bekämpfen, aber unser Kampf zeigt eben auch, dass einfache kleine Ameisen wie wir eben auch den Titanen auf den Keks gehen können. Wir haben eine ganze Reihe von solidarischen AnwältInnen, die uns zur Seite stehen. Genau, und diese Einschüchterungsversuche werden uns nicht von unserem Kampf abhalten. Der Begriff Antimilitarismus ist das ein oder andere Mal gefallen, deshalb noch eine Frage, um Kalb ideologisch richtig einordnen zu können. Ihr seid Antimilitaristen, keine Pazifisten, oder? Wir bezeichnen uns als Antimilitaristen. Ich spreche hier für mich und nicht für alle anderen. Aber ich glaube, dass ogni tanto l'uso della forza sia necessario. Ich bin der Meinung, dass wir auch in der einen oder anderen Situation Gewalt anwenden müssen. Gewalt bedeutet für mich Entschlossenheit. Wenn ich an Palästina denke heutzutage, ist es ein sehr schwieriges Thema. Aber die PalästinenserInnen könnten sich nicht befreien, ohne auf Gewalt zurückzugreifen. Deswegen bezeichnen wir uns als Antimilitaristen und nicht als Pazifisten. In einem Kontext von riesiger Gewalt und kriegerischer Gewalt zu denken, dass wir mit pazifistischen Methoden die israelische Armee anhalten können, ist lächerlich. Deswegen glauben wir, dass in gewissen Kontexten eben es Gewalt braucht, um die eigenen Anliegen durchsetzen zu können. Deswegen bezeichnen wir uns wirklich als Antimilitaristen und nicht als Pazifisten. Josse, der Kommunistenkneipe ist es wichtig, nicht nur Theorie und Kritik zu spielen, sondern auch die praktischen Kämpfe unserer Zeit abzubilden und im Rahmen unserer Möglichkeiten zu unterstützen. Das Hafenarbeiterkollektiv in Genua zeigt, wie Antimilitarismus und Antiimperialismus auf Basis einer marxistischen Ideologie aussehen kann. Jose, wie können wir und unser Kneipenpublikum euch und eure Arbeit unterstützen? In erster Linie mit Solidarität. Solidarität ist die Waffe, die uns zur Verfügung steht. Nicht nur rhetorische Solidarität, sondern auch politische Unterstützung. Unterstützung nicht nur an uns geht, sondern auch an alle Arbeiterinnen und Arbeiter, die sich gegen die Ungerechtigkeiten wenden. Eine zweite Form der Unterstützung ist eben das Erzählen, Weiterleiten, was am Arbeitsplatz passiert. Und diese Erzählung muss durch die ArbeiterInnen geschehen. Es können nicht Organisationen über die ArbeiterInnen sprechen, die deren Realität aber gar nicht kennen. Uns war es immer wichtig, dass unsere Geschichte wir selbst erzählen und nicht andere. Es geht um unser Leib, unser Wesen. Es gibt dann noch natürlich andere Formen der Unterstützung, die geleistet werden können, wie zum Beispiel T-Shirts zu erwerben. Dabei geht es uns nicht nur um Merchandising und darum, Gelder einzusammeln, sondern auch um unsere Botschaft weiter zu streuen. Diese Gelder werden für unsere AnwältInnen genutzt. Che ancora non abbiamo, non siamo riusciti gerade a quantificare in soldi che è portata avanti appunto gerade müssen wir die Kosten von diesen von ja die legalen Kosten, die aufgrund der Auseinandersetzung, von der ich erzählt habe, entstanden sind, zu decken. Elmetti di poliziotti e di scudi di poliziotti, un furgone del poliziotto. Es gab Sachschaden in dieser Auseinandersetzung, die eben jetzt beglichen werden müssen. Wir haben von der Polizei eine Benachrichtigung bekommen, dass eben diese Sachschaden, sie werden uns die Höhe dieser Sachschaden mitteilen. Und eben diese Kosten müssen wir decken. Wir haben die größten Ausgaben sind eben unsere Anwaltskosten. Es sind zwar solidarische Anwälte, aber wir müssen ihnen trotzdem ein bisschen was auszahlen. Deswegen eben auch Spenden durch unser Merchandising und Spenden schaffen wir es, unsere ganzen Ausgaben zu decken. Die gewerkschaftliche Praxis unterstützt diesen Aspekt. Darin versuchen wir, unsere politische Aktivität von der gewerkschaftlichen zu trennen, eher unsere unsere Straßenarbeit sozusagen von der gewerkschaftlichen Praxis zu trennen. C'è un aspetto economico molto abbastanza determinante. Però diciamo che le due più importanti sono appunto la solidarietà e dar voce. Das Wichtigste ist aber eben, unserem Kampf eine Stimme zu geben. Ja, dann vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, Jose. Wir wünschen ganz viel Kraft und Solidarität an Kalb. Vielen Dank an Lukas für deine tolle Übersetzung. Die Folge wäre ohne dich ja gar nicht möglich gewesen. Und an alle Kneipengenossinnen und Genossen, macht's gut, unterstützt Kalb, wenn ihr könnt. Wir hören uns wieder in der Kommunistenkneipe. Ciao. Grazie mille. Ciao. Ciao. Liebes Kneipenpublikum, wenn ihr euch solidarisch zeigen wollt mit dem Hafenarbeiterkollektiv, dann folgt dem Kollektiv auf Instagram unter kalb-genova. Und auf Facebook, dort findet ihr sie unter Collettivo Autonomo Lavoratori Portuali. Außerdem gibt es eine WordPress-Seite, die sich wirklich zu besuchen lohnt. Den Link, den packen wir euch in die Kommentarspalte. Und schaut euch mal die Seite weaponwatch.net an. Da gibt es aktuelle, wichtige Infos und werden dort gesammelt und archiviert. Jose hat es ja erwähnt. Aufgrund der Repression entstehen direkte finanzielle Kosten für das Hafenarbeiterkollektiv. Wenn ihr euch solidarisch zeigen wollt, dann spendet direkt über PayPal oder Satispay für das Hafenarbeiterkollektiv. Die Links für die Accounts packen wir euch unten in die Kommentarspalte. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube oder auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden.